Ich bin wieder Mike, doch du schreist wie eine Hure. Solange du weiterlesen, bleib bei mir keine Ruhe. Du willst wissen, wie mein Leben so abläuft. Ich zeig dir, wie sich ein Problem langsam anhäuft. Schon mit 3 saugte ich am Kornschnuller. Ich konnte nicht mehr stehen, nur noch nach vorn kullern. Tja, so ging das dann immer weiter die Jahre. Jedes Wochenende wurde eine Party gestartet. Das glaubst du mir nicht? Dann pass genau auf. Ficken, Bumsen, Blasen ist bei uns ein alter Brauch. Jetzt hörst du meine Mucke und sie macht dich krank. Ich denke an die Kohle und sag zu dir schönen Dank. Du Hund, guck an, wie elendig du aussiehst. Du wirst nie erleben, dass sich ne Bitch vor dir aussieht. Ich trinke immer weiter Korn und sauf mich breit. Das ist mein Leben, ich bin born Tobi Zeit. Ich hab die Flasche Korn aus dem Kühlschrank befreit. Zum Dank hat sie mir ein paar Flügel verleiht. Ich fliege durch die Nacht, denn der Morgen ist weit. Ich bin born Tobi Zeit. Ich hab die Flasche Korn aus dem Kühlschrank befreit. Zum Dank hat sie mir ein paar Flügel verleiht. Ich fliege durch die Nacht, denn der Morgen ist weit. Ich bin born Tobi Zeit. Born to be tired.